Teil 4 – Die Lehren. Wie wir die Risiken eindämmen und die Chancen nutzen können. Es ist heiß an diesem Junitag, als sich eine Gruppe von Technologiejournalisten in Metas Forschungszentrum FAIR in Paris versammelt. Yann LeCun, einer der wichtigsten KI-Forscher in Europa, steht im kurzärmeligen weißen Hemd auf der kleinen Bühne und poltert gegen alles, was andere Technologiekonzerne und Start-ups in den vergangenen Monaten als revolutionär verkauft haben. Maschinelles Lernen ist Mist, sagt der 63-Jährige. Yann LeCun war in seiner langen Karriere als KI-Forscher meistens eine Art Außenseiter. Das war schon zwischen den 1980er und 2010er Jahren so. Damals war die vorherrschende Meinung unter den KI-Wissenschaftlern, dass intelligente Maschinen nach den von Menschen festgelegten Regeln entscheiden müssten. Yann LeCun und ein paar wenige Mitstreiter sahen das anders. Mit ihren Forschungen an künstlichen neuronalen Netzen schufen sie die Grundlage für viele der Technologien, die heute für den Hype um KI verantwortlich sind. Umso interessanter ist, dass Yann LeCun inmitten dieses KI-Hypes erneut andere Überzeugungen als der Mainstream vertritt. Ob es um die Methoden zum Trainieren von KI, die Art und Weise, mit Forschungsergebnissen umzugehen oder die möglichen Risiken der Technologie geht. Oft werden künstliche neuronale Netze mit der Funktionsweise des Gehirns verglichen. Es heißt dann, diese Netze lernten auf ähnliche Weise wie ein Kind. Yann LeCun macht klar, dass das seiner Meinung nach ein Irrtum ist. Seine Kritik an heutigen KI-Systemen bezieht sich darauf, dass sie die Intelligenz von Menschen eben nicht erreichen. Nicht einmal die von Tieren. Autoregressive Sprachmodelle nerven, steht auf einer der Folien, die LeCun an die Wand wirft. Wir ließen uns von der Wortgewandtheit der derzeit dominierenden Modelle leicht täuschen, sagt LeCun. Aber sie wissen nicht, wie die Welt funktioniert. Sie würden bloß auf Basis ihrer Trainingsdaten vorhersagen, welches Wort auf eine bestimmte Reihe von Wörtern mit der größten Wahrscheinlichkeit als nächstes folgt. Anders als Menschen und Tiere würden diese KI-Modelle aber weder denken noch planen. Die große Herausforderung sei nun, Systeme mit einem echten Verständnis der Welt zu entwickeln, die wirklich schlussfolgern und komplexe Handlungsabläufe planen können. Wir brauchen Maschinen, die lernen, wie die Welt funktioniert. Metas Chefwissenschaftler ist überzeugt, dass diese Form von Maschinenintelligenz nicht auf Basis heutiger KI-Modelle erreicht werden kann. Yann LeCun präsentiert an diesem Tag ein KI-Modell mit dem Namen iJPA, das so etwas wie gesunden Menschenverstand mitbringen soll. Das Modell, das Meta zusammen mit mehreren Forschungseinrichtungen entwickelt hat, erkennt Objekte auf Bildern und kann vorhersagen, wie verdeckte Details des Bildes aussehen könnten. Dabei analysiert das Modell nicht Pixel für Pixel, sondern greift auf eine Art inneres Bild zurück, das es von dem Objekt hat. So erkennt das Modell etwa, dass auf dem Bild eines heulenden Wolfes unter dem Brustkorb zwei Beine sein müssten. Was der Wissenschaftler da aufzeigt, soll die nächste Generation von KI werden. Systeme, die sich des Kontextes und der Konsequenzen ihres eigenen Handelns bewusst sind und dieses Wissen in ihre Entscheidungen einbeziehen. Welcher Weg dorthin führt und wie lange er sein wird, ist aber noch unklar. Viele gruselt die Vorstellung, dass die Fähigkeiten von KI denen von Menschen immer ähnlicher werden sollen. Die Frage, wie künstliche Intelligenz sich weiterentwickelt, welche mächtigen Fähigkeiten künftige KI-Systeme haben könnten und was das schließlich für die Menschheit bedeuten könnte, treibt Menschen auf der ganzen Welt um. Dazu haben nicht nur die Warnungen führender KI-Experten beigetragen, nach denen weltweit Maßnahmen ergriffen werden müssten, um eine Vernichtung durch KI zu verhindern. Es gibt viele Gründe, am Ausmaß dieser Risiken zu zweifeln, zumindest was die absehbare Zukunft betrifft. Wir dürfen nicht vergessen, dass Tech-Unternehmer um Sam Altman von OpenAI, Demis Hassabis von Google DeepMind und den Chef der KI-Firma Anthropic, Dario Amodi, ein Interesse daran haben, ihre Technologien als übermächtig darzustellen. Denn umso dringender und wichtiger wird es potenziellen Investoren erscheinen, Anteile an ihren Firmen zu kaufen. Selbst entlarvt hat sich bei dieser Strategie der Tesla-Chef Elon Musk, der noch im Frühjahr 2023 einen 6-monatigen Forschungsstopp für KI gefordert hatte, während er wohl bereits heimlich die Gründung einer eigenen KI-Firma plante. Und viel spricht auch dafür, dass die Tech-Elite versucht, mit diesen Erzählungen die Aufmerksamkeit der Politik von aktuellen und konkreten Gefahren auf abstrakte Zukunftsrisiken zu lenken und damit die Regulierungsvorhaben entsprechend zu beeinflussen. Nicht zuletzt wollen die KI-Unternehmen sich selbst als diejenigen hervorheben, die die Risiken am besten einschätzen und abwenden können. Statt gesetzlicher Regeln schlagen sie selbst Verpflichtungen vor. Denn mit großen Tech-Unternehmen ist es immer das Gleiche. Öffentlich begrüßen sie Regulierungen, aber es sollen bitte die Regeln sein, die sie selbst vorschlagen. OpenAI-Chef Altman nutzt dafür auch seine Weltreise 2023 und die vielen Treffen mit Staats- und Regierungschefs. Und vielleicht wäre er damit in Europa sogar durchgekommen, wenn er der Welt nicht selbst im November vorgeführt hätte, wie naiv Vertrauen auf Selbstregulierung ist. Als eines der führenden KI-Unternehmen weltweit hatte sich OpenAI eigentlich dazu verpflichtet, das Gemeinwohl über kommerzielle Interessen zu stellen. Demnach sollte der mächtige Verwaltungsrat an erster Stelle dafür Sorge tragen, dass künstliche Intelligenz zum Nutzen der Menschheit weiterentwickelt wird. Mit diesem Mandat ausgestattet, entließ das Gremium Sam Altman im November 2023, weil es dem CEO nicht mehr vertraute. Er sei in seiner Kommunikation nicht durchgehend offen gewesen, hieß es in der Begründung. Wie wir bereits in Teil 1 beschrieben haben, intervenierte Microsoft als wichtigster Geldgeber. Mit Unterstützung von Microsoft-Chef Nadella und anderen wichtigen Investoren gelang es Sam Altman innerhalb von nur 5 Tagen, an die Spitze des Unternehmens zurückzukehren. Der Verwaltungsrat wurde neu besetzt. Die Strukturen, die die Mächtigen innerhalb von OpenAI kontrollieren sollten, waren ausgehebelt worden. Beeindruckender hätte die Firma der Welt nicht vorführen können, dass auf Selbstverpflichtungen kein Verlass ist. Für politische Institutionen weltweit ist es eine Herausforderung, auf die rasante KI-Entwicklung zu reagieren und mit Risiken umzugehen, die heute noch unser Vorstellungsvermögen übersteigen. Die Europäische Union hat dennoch bereits Ende 2023 die weltweit erste umfassende KI-Verordnung auf den Weg gebracht. Es ist der nächste umfangreiche Rechtsakt zur Regulierung von Technologie in Europa nach den Gesetzen über digitale Dienste, Digital Service Act, DSA, und den digitalen Markt. Der AI Act schließt die neuen KI-Modelle für generative künstliche Intelligenz ein und hat hehre Ziele. Er soll sicherstellen, dass in der EU nur KI-Systeme entwickelt und angewendet werden, die im Einklang mit den in der Charta der Europäischen Union verbrieften Grundrechten stehen. Möglich war dieses Tempo nur, weil die Verordnung schon lange vor dem Hype geplant worden war. Trotz Gegenwind aus der Industrie haben sich der Rat der Europäischen Union, das EU-Parlament und die Kommission nach langen Verhandlungen darauf geeinigt, auch Hersteller von KI-Basismodellen einer Regulierung zu unterziehen. Unternehmen wie OpenAI, Google und Aleph Alpha müssen technische Dokumentationen erstellen, die Aufschluss über Trainings- und Testverfahren geben. Besondere Verpflichtungen gelten für Entwickler großer Modelle mit systemischen Risiken, unter anderem im Bereich Cybersicherheit und Risikomanagement. Für konkrete KI-Anwendungen ist ebenfalls ein risikobasierter Ansatz vorgesehen. Das heißt, je höher das Risiko, das mit bestimmten KI-Systemen einhergeht, desto größer die Auflagen für ihre Entwickler. Systeme mit sehr hohen Risiken, wie in kritischen medizinischen Anwendungen oder autonomen Fahrzeugen, sollen demnach Prüfungen unterzogen werden und ihre Hersteller müssen hohe Transparenzauflagen erfüllen. Bei Verstößen sieht das Gesetz hohe Strafen vor. Wo nur geringere Risiken bestehen, wie bei Chatbots und Bildgeneratoren, sind auch die Verpflichtungen für die Unternehmen entsprechend weniger umfangreich. Für einige Bereiche sollen KI-Anwendungen von vornherein ganz verboten sein. So gelten KI-Systeme zum Zweck der sozialen Klassifizierung von Menschen, etwa nach ihrem Verhalten oder ihrem sozioökonomischen Status, als inakzeptable Risiken. In der Volksrepublik China wurde das sogenannte Social Scoring bei Pilotversuchen eingesetzt, um das soziale Verhalten von Bürgerinnen und Bürgern zu bewerten und zu sanktionieren. So sollte ihnen etwa der Zugang zu sozialen Diensten eingeschränkt werden, wenn sie Straftaten begangen oder Kredite nicht zurückgezahlt hatten. Insgesamt lässt die KI-Verordnung Raum, Vorschriften an die weitere Entwicklung von KI anzupassen. Jan Le Cun gehört zu den internationalen KI-Experten, die die abschließenden Ergebnisse der AI-Act-Verhandlungen in den sozialen Netzwerken kommentieren. Es sei eine schlechte Idee, Basismodelle zu regulieren, schreibt er. Kudos, also Lob, gibt es von ihm für die Regierungen von Frankreich, Deutschland und Italien, die Ausnahmen für Open-Source-Anbieter durchgesetzt hätten. Im aktuellen KI-Hype ist Le Cun mit der KI-Forschungsabteilung von Meta der bekannteste Verfechter des Prinzips. Sein Mantra ist, dass sich Risiken von KI am besten eindämmen lassen, indem Forscher ihre Erkenntnisse offenlegen und den Code ihrer Modelle nach dem Open-Source-Prinzip frei zugänglich machen. So kann jeder nachvollziehen, wie sie funktionieren, und Schwachstellen können schneller geschlossen werden. Schon als Jan Le Cun 2013 zum Facebook-Konzern kam, soll er zur Bedingung gemacht haben, dass er alle seine wissenschaftlichen Arbeiten weiterhin veröffentlichen darf. So oder so kritisiert er seine Kollegen für die dystopischen Szenarien, die sie verbreiten. Le Cun hat keinen der alarmierenden Briefe unterschrieben, mit denen seine Kollegen auf KI-Risiken hingewiesen haben. Bei dem Treffen mit Journalisten in Paris beschreibt er Vergleiche von KI-Risiken mit Pandemien und Atombomben als völligen Unsinn. Selbst wenn Maschinen smarter als Menschen würden, würden doch wir die Kontrolle behalten. Während Manager der führenden US-KI-Unternehmen warnen, KI-Modelle unter Open-Source-Lizenz könnten in die Hände böswilliger Akteure wie Terrorgruppen fallen, hält Le Cun dagegen. Im November 2023 schreibt er auf der Plattform X: Ich glaube, dass die kurzfristigen gesellschaftlichen Gefahren von intransparenten KI-Systemen, die bald jedermanns digitalen Konsum bestimmen werden, wesentlich größer sind als jede denkbare Katastrophe, die durch den Missbrauch von Open-Source-KI-Systemen verursacht wird. Auch die Verhandler der EU sind schlussendlich zu dem Ergebnis gekommen, dass offene Systeme weniger Regeln bedürfen. Der AI-Act sieht für Open-Source-Modelle und Systeme weitreichende Ausnahmen von Regulierungsvorschriften vor. Zuspruch oder gar Glückwünsche aus der Industrie haben die EU-Vertreter für ihre Regulierungsbemühungen wenig bekommen. Noch im Sommer 2023 versammelten die Start-up-Investorin Jeanette zu Fürstenberg, der frühere Vorstandsvorsitzende der Telekom René Obermann und Frankreichs ehemaliger Digitalstaatssekretär Cédric O in einem rasanten Tempo führende Köpfe der deutschen und französischen Wirtschaft um sich, um Alarm zu schlagen. Mehr als 100 renommierte Wirtschaftsvertreter schlossen sich an und forderten gemeinsam Änderungen an dem damaligen Entwurf. Darunter Chefs von DAX-Konzernen wie der Telekom-Vorstandsvorsitzende Timotheus Höttges, der Siemens Energy-CEO Christian Bruch und der Covestro-Lenker Markus Steilemann. Sie alle warnen in einem offenen Brief, das Gesetz könne die Wettbewerbsfähigkeit und die technologische Souveränität Europas gefährden, wenn es nicht mit dem Aufbau eines transatlantischen Rahmens einherginge, damit auf beiden Seiten des Atlantiks faire Wettbewerbsbedingungen gelten. Zwar gibt es auch Stimmen, die einen erneuten Brüssel-Effekt für möglich halten. Der KI-Rechtsakt werde so ähnlich wie die DSGVO im Datenschutzbereich global eine Rolle spielen, weil es die aktuell detailreichste und umfassendste Regulierung der künstlichen Intelligenz ist, sagt etwa Matthias C. Kettemann, Professor für Innovationsrecht an der Universität Innsbruck, bei einem Pressebriefing. Der AI-Act sei ein Vorbild, daran werden die nächsten Rechtsakte gemessen werden. Aber das sind bisher nicht mehr als Hoffnungswerte. Allen voran in den USA gibt es zwar grundsätzlich Bestrebungen, KI-Unternehmen zu regulieren, und US-Präsident Joe Biden hat die Konzerne bereits per Dekret zu Sicherheitstests verpflichtet. Doch die Meinungen, wie eine Gesetzgebung aussehen könnte, liegen innerhalb der USA weit auseinander. Ähnlich sieht es international aus. Trotzdem ist es folgerichtig, an ein internationales oder zumindest transatlantisches Abkommen zu denken. Das hat auch mit den geopolitischen Spannungen zwischen den KI-Supermächten USA und China zu tun. Im September 2023 ist dieses Spannungsverhältnis auch Thema bei der Münchner DLD-Konferenz, die traditionell eine Brücke zwischen gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und politischen Stakeholdern schlägt. Die Europaparlamentarierin Eva Meidel von der Europäischen Volkspartei spricht dort von KI als der nächsten Front, an der das geopolitische Rennen ausgetragen werde. Wir sind uns des Pandas im Raum sehr bewusst, sagt Meidel in Anspielung auf das chinesische Nationalsymbol. Sie fordert in München eine viel stärkere Zusammenarbeit mit unseren amerikanischen Verbündeten, aber auch mit anderen demokratischen Partnern. Die größten Risiken der KI, das wird dabei klar, bestehen darin, dass Menschen sie nicht verantwortlich einsetzen werden. Und was das angeht, ist der Vergleich mit Atomwaffen vielleicht maximal groß, aber nicht unbegründet. Zwar lassen sich Atomwaffen viel schwieriger herstellen und transportieren, aber so wie internationale Staaten um die Atommächte USA, Frankreich, China, Großbritannien und Russland sich darauf geeinigt haben, Kernenergie friedlich zu nutzen und Kernwaffen nicht zu verbreiten, wären ähnliche Vereinbarungen bei KI möglich. Dann gehört allerdings auch China als KI-Macht an den Verhandlungstisch. Rishi Sunak, der britische Premierminister, hat beim ersten KI-Sicherheitsgipfel in Großbritannien im November 2023 schon die Basis für ein solches Format geschaffen. Doch mehr als erste Übereinkünfte und freiwillige Verpflichtungen, wie sie auch auf Ebene der G7, der G20, der OECD und der UN getroffen wurden oder verfolgt werden, scheinen derzeit nicht realistisch. Ein bindender internationaler Regulierungsrahmen wie etwa das Pariser Klimaabkommen ist nicht in Sicht. Für Europa wiederum könnte eines der größten Risiken nun zunächst darin bestehen, im internationalen KI-Wettrennen nur die Rolle des Schiedsrichters einzunehmen. Denn Regulierung, das ist auch klar, ist am Ende nur ein begrenztes Mittel, um die Entwicklung und den Einsatz von künstlicher Intelligenz zu gestalten. Auf einen Blick. Hauptthema: Führende KI-Experten warnen vor den Risiken der KI. Manche vergleichen die Gefahren mit denen, die von einer Pandemie oder einer Atombombe ausgehen und fordern, dass weltweit Sicherheitsmaßnahmen getroffen werden müssen. Warum das wichtig ist? Es darf nicht außer Acht gelassen werden, dass viele Unterzeichner offener Warnbriefe selbst ein wirtschaftliches Interesse daran haben, dass ihre Technologien als besonders mächtig angesehen werden. Dennoch geht die Entwicklung künstlicher Intelligenz zweifellos mit Risiken einher, die wir uns heute zum Teil noch gar nicht vorstellen können. Hintergrund: Die Europäische Union hat Ende 2023 eine politische Einigung über die weltweit erste umfassende KI-Verordnung erzielt. Dabei haben sich die politischen Institutionen darauf geeinigt, vor allem denjenigen Institutionen und Unternehmen regulatorischen Freiraum zu gewähren, die ihren Code offenlegen und externe Überprüfungen erleichtern. Ausblick: Kritiker fordern, dass es mindestens einen transatlantischen Rahmen für die KI-Regulierung braucht. Oder besser noch, ein internationales Abkommen, das auch China unterzeichnet.